im außenpolitischen Vokabular reimt sich Freihandel auf Frieden und Warenaustausch auf Wohlstand. Bundespräsident Joachim Gauck. Wir stehen hier vor dem Charlemagne-Gebäude. Das Gebäude beherbergt seit den 90er Jahren verschiedene Generaldirektionen der Europäischen Kommission, unter anderem die Generaldirektion Handel, die ja federführend Freihandelsverträge mit fast der ganzen Welt für die EU im Moment verhandelt. Und die Generaldirektion Handel hat eine sehr, sehr lange Geschichte der engen Zusammenarbeit, würde ich sagen, mit Konzernen und ihren Lobbygruppen. Sie und die anderen Befürworter versprechen, das Freihandelsabkommen schaffe Wohlstand. Und wir haben jetzt fast 500.000 Unterschriften gegen das Abkommen. Das größte Abkommen aller Zeiten. Es gibt keinen Text, es gibt keine Vereinbarung. I'm a recovering trade attorney who became an activist. Ich bin internationale Handelsexpertin und Rechtsanwältin. Seit Jahren engagiere ich mich als politische Aktivistin. Schauen Sie sich um. Mein Büro ist wie ein wahres Museum der Globalisierungsgeschichte. Die Wände hängen voller Plakate und Souvenirs. Alles Erinnerungsstücke an wichtige Meilensteine der Freihandelsauseinandersetzungen. Manche haben wir gewonnen, manche verloren. TTIP, transatlantischer Traum oder der Ausverkauf der Demokratie? Ein Feature von Peter Kreisler. Manche Sachen sind wahrscheinlich besser hinter geschlossenen Türen getan. Das ist nicht demokratisch. Ja, demokratisch ist es nicht, aber was ist schon in diesem Leben demokratisch? Peter J. Esser, TTIP-Wirtschaftsdelegierter. Ein sonniger Frühlingstag im März 2014 in Brüssel. Gerade treffen sich die US-amerikanische und die europäische Handelsdelegation für eine Woche, um die vierte Runde des transatlantischen Freihandelsabkommens TTIP zwischen der EU, den USA und weiteren Staaten zu verhandeln. Geheim. TTIP ist die Abkürzung für Transatlantic Trade and Investment Partnership. Der Gedanke ist nicht neu. Schon zu Beginn der 1990er Jahre wurde eine derartige Freihandelszone diskutiert. Eine Art Wirtschafts-NATO. Die Befürworter behaupten, sie würde durch stärkeres Wirtschaftswachstum Arbeitsplätze und höhere Einkommen schaffen. EU-Bürger protestieren in Brüssel gegen das Abkommen. Slogans skandierend werfen einige Milchtüten gegen die glänzenden Scheiben des Kommissionsgebäudes. Trotz der tiefliegenden Wurfgeschosse haben sich ein paar Handelsbeamte der Generaldirektion aus dem anonymen Zweckbau der Kommission gewagt. Schwitzend stellen sie sich den Fragen der Journalisten und beobachten etwas argwöhnisch die aufgebrachten Bürger. Karel de Gucht fehlt heute. Der für die TTIP-Verhandlungen damals zuständige Kommissar de Gucht kennt Pia Eberhardt und die Anti-Lobby-Organisation Corporate Europe Observatory, kurz CEO, aus jahrelangen Auseinandersetzungen. Diese unabhängige Organisation bringt die EU-Kommission mit Insider-Informationen und ihren Detailkenntnissen immer wieder in Erklärungsnöte. Handelskommissar Karel de Gucht vor ein paar Jahren mal gefragt, wie er denn seine Stellenbeschreibung zusammenfassen würde. Und da hat er gesagt, meine Stellenbeschreibung lautet, öffne Märkte für die europäische Industrie und für europäische Dienstleistungsunternehmen. Und diese Herangehensweise kann man in den Verhandlungen zwischen EU und USA sehr gut sehen. Die Kommission ist gesetzlich verpflichtet, der CEO Dokumente und Kommuniqués zur Verfügung zu stellen. Nur viele Passagen sind geschwärzt. Doch immer wieder zwingt CEO die EU-Kommission, ihr Gesprächsprotokolle der Verhandlungen zwischen der EU und Wirtschaftsvertretern zukommen zu lassen. Außerdem erhält CEO immer wieder geheime Dokumente von Insidern und Whistleblowern. In dem Moment, wo die Verhandlungen angekündigt wurden, im Februar 2013, hatte die Kommission kein einziges Treffen gehabt mit einer Gewerkschaft, mit einer Umweltorganisation oder Verbraucherschützern. Also dieser Kanal der Treffen hinter verschlossenen Türen war eindeutig dominiert von Konzernen und ihren Lobbygruppen. Für diese Phase haben wir einerseits gute Daten und zweitens glauben wir, dass die Phase auch ziemlich wichtig ist, weil in der Phase ja entschieden würde, was wird denn überhaupt verhandelt werden und in welche grundsätzliche Stoßrichtung kann es gehen. Zusammen gehen wir die Straße zum Rond-Point Schumann hoch. Und dabei erklärt mir Pia Eberhardt, was sie die Stoßrichtung der streng geheimen Verhandlungen zu TTIP nennt. Während sie spricht, weist die junge Lobby-Expertin immer wieder auf die umliegenden Bürokomplexe und zeigt, in welch unmittelbarer Nähe zur EU-Kommission die Lobbybüros der großen Interessenverbände und multinationalen Konzerne, PR-Agenturen und Anwaltskanzleien liegen. Wie ehrgeizig das Vorhaben eines transatlantischen Handelsabkommens ist, sei ihr schnell klar geworden, meint sie, als das geheime Verhandlungsmandat geleakt wurde. Was brachte sie so auf, will ich wissen. Aus dem durchgesickerten Dokument ging hervor, dass die Delegationen Verhandlungen darüber führten, wie der mit Abstand größte Wirtschaftsraum der Welt tiefgreifend dereguliert werden soll. Die Vertreter des Abkommens versuchen heute, die Debatte zu entschärfen, indem sie harmlose Beispiele benutzen. Es ginge wesentlich um den Abbau von protektionistischen Zöllen, um die Angleichung von Autoblinkern und die Anerkennung von Regeln für Crashtests. Doch stimmt das? Schon heute sind die Vereinigten Staaten mit der Eurozone wirtschaftlich eng verflochten. Viele Handelszölle sind bereits sehr niedrig. Um einen weiteren Handelsboom zu entfachen, müssten viele umfassendere Regeln und Schutzbeschränkungen fallen. Es soll liberalisiert, das heißt angeglichen werden. Erst dann würden die Warenströme ganz ungehindert fließen können. Um das aber zu erreichen, müssten die sogenannten NTBs, die Non-Tariff Barriers to Trade, aufgehoben werden. Die nicht-tarifären Beschränkungen, wie es im Jargon des Welthandels heißt. Aber was bedeutet das in der Praxis für die in dieser Wirtschaftszone lebenden Menschen? Hier sind wir jetzt in so einem ganz typischen Lobbygebäude am Schumann-Kreisel in Brüssel, direkt gegenüber vom Hauptgebäude der Europäischen Kommission. Und hier kann man sehen, wer hier alles sitzt und lobbyiert. Pia Eberhardt zeigt auf das blank polierte Messingschild an der Wand. Alles Firmen, die zum Who is Who der multinationalen Konzernwelt und globalen Interessenvertretungen gehören. Unter anderem hat hier die Vertretung der britischen Finanzindustrie ihr Lobbybüro, die Standortpflege für die Londoner City betreibt, das Zentrum des europäischen Finanzkapitals. Interessant ist ja, dass in diesen Verhandlungen die Verbände auf beiden Seiten des Atlantiks gemeinsam agieren. Das habe ich auch noch nie anders vorher so gesehen. Also es gibt nicht nur ein Positionspapier des Europäischen Chemieverbandes, es gibt eines des Europäischen Chemieverbandes zusammen mit dem US-Chemieverband. Pharma, Finanzdienstleistungen, Lebensmittelindustrie, das ist in allen Sektoren der Fall. Übrigens auch ermuntert worden von der Generaldirektion Handel, die an ihre Verbände herangetreten ist und gesagt hat, wir fänden es toll, wenn ihr eure Position gemeinsam mit den Amerikanern formuliert. Und man kann jetzt sehen, wo es also eine Abstimmung gab zwischen den Konzernen und Verbänden auf beiden Seiten, die Verhandlungen sozusagen am schnellsten voranschreiten. Wir haben nicht mal die Hälfte der Verhandlungen hinter uns. Und deswegen, man muss es ein bisschen entmystifizieren. Ein solches Freihandelsabkommen wäre ein Riesenschritt nach vorne, der auch neue Arbeitsplätze schaffen würde. Während die EU-Kommission stets betont, in TTIP keine Gesetze und Schutzstandards antasten zu wollen, schlagen Kritiker Alarm. Worauf gründen ihre Befürchtungen? Woher weiß man, was die Wirtschaft wirklich bezweckt? Wo am Tisch sitzen die Gewerkschaften, die Umwelt- und Verbraucherlobbys? Die Geheimniskrämerei hat Misstrauen geweckt. Selbst die Branchenpapiere sind geheim. Noch nicht einmal die EU-Abgeordneten dürfen sie sehen. Ich fliege nach Washington und verabrede mich mit Lori Wallach. Die Freihandelsexpertin arbeitet nahe dem Kapitol in Washington, D.C., bei der Nichtregierungsorganisation Public Citizen. Gibt es in den USA konkrete Beweise, was die Wirtschaft mit dem geheim verhandelten Freihandelsabkommen wirklich bezweckt, will ich wissen. Thank the Lord, the United States Trade Representative made an announcement inviting comments publicly on the record. Ja, die gibt es. Gott sei Dank hat das US-Handelsministerium die Unternehmen und Verbände eingeladen, ihnen mitzuteilen, welche Forderungen sie an das US-EU-Handelsabkommen stellen. Über 2000 Dokumente wurden eingereicht. Und die US-Regierung hat Firmenkommentare freundlicherweise öffentlich gemacht. Die Verbraucherschutzorganisation Public Citizen hat in mühsamer Kleinstarbeit das gesamte Material durchgearbeitet. So, from the big food multinationals, you have just officially announcing. Die großen Lebensmittelhersteller haben offiziell für TTIP angekündigt, dass gentechnisch veränderte Lebensmittel zusammen mit ganz normalen Lebensmitteln in der EU verkauft werden sollen. Und Genfood soll nicht gekennzeichnet werden. Ihr Dokument sagt, der EU-Boykott von gentechnisch veränderten Lebensmitteln ist schlecht und muss verschwinden. Die Hühnerproduzenten fordern, dass der Bann von Chlorhühnern bald aufgehoben werden sollte. Und die US-Fleischproduzenten wollen auch für den Export ungehindert Medikamente in der Tiermast nutzen. Schweinen wird hier zum Beispiel in der Mast Ractopamin zugefüttert und Rindern werden künstliche Hormone gespritzt. Die Öl- und chemische Industrie fordern zum Beispiel, das EU-Vorsorgeprinzip zurückzudrängen. Denn die REACH-Verordnung verlangt, chemische Stoffe in Europa vorsorglich zu testen. Die Chemieindustrie sagt, Schluss damit, schließlich zwingt der US-Kongress uns, die chemische Industrie, seit den 70er Jahren ja auch nicht mehr dazu. Lasst uns TTIP dazu nutzen, den chemischen Schutz abzubauen. Und da sind die US-Finanzdienstleister und Internetfirmen, die am EU-Datenschutz, Privatrecht und Verbraucherschutz herumschrauben. Und es gibt Klimaschutzgesetze für die Flugzeugindustrie, die aufgeweicht werden sollen. We're going to get rid of that. So like the climate directive on travel is listed, airline travel. The European standards having to do with coal energy plants, like they literally just list the targets. These things have to be gotten rid of. That's their goal. Und so weiter und so weiter. Jede Branche präsentierte ihren Forderungskatalog, welche Gesetze, Verordnungen, staatliche Subventionen oder Schutzstandards doch bitte jetzt abgeschafft werden sollten. Laurie Wallach sagt, die US-Bürger sehnten sich nach dem, was europäische Verbraucher an Schutzrechten genießen. And literally almost every good thing in European policy that people in the US look at enviously and say, why can't we in the US have these policies? Vorschläge zu machen muss ja nicht gleich heißen, dass diese dann als Verhandlungsziele für das Freihandelsabkommen aufgenommen werden, oder? Für diese Frage ernte ich nur ein müdes Lächeln. Um zu begreifen, wie in den USA die Industrievorschläge direkt in Handelspolitik gegossen werden, müsse man verstehen, wie das US-Handelsberatersystem funktioniere. Under the US Trade Representatives Advisory System are more than 500. Da gibt es 500 offizielle US-Berater im Handelsministerium. Diese Leute haben die höchsten Sicherheitszulassungen, also die nötige Security Clearance, die ihnen einen exklusiven Zugang zu den TTIP-Verhandlungsdokumenten erlaubt. Auch greifen sie direkt in die Verhandlungen ein, indem sie sich direkt mit der US-TTIP-Delegation beraten können. Von diesen 500 offiziellen Handelsberatern sind über 90% Mitarbeiter bei den großen Unternehmen. Over 90% are corporate interests. Hat sie ein konkretes Beispiel? So Monsanto and a lot of the other GMO industry groups. Also Monsanto und andere Gentech-Firmen der Agrarindustrie sind in einem Komitee für Landwirtschaft, in dem es auch um die Entwicklung der Biotechnologie geht. In diesem Komitee sitzt nicht ein Vertreter von Verbraucher-, Gesundheits- oder Umweltverbänden. Die Gruppe formuliert aber in ihrer Funktion als offizieller Berater die Handelspolitik der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika. Das sei ja auch nur fair, meint Tim Bennett, weil die Industrie am meisten von den Regeln betroffen sei und Handelsabkommen bisher immer so verhandelt worden seien. Und er glaubt, in einem Jahr werden die TTIP-Verhandlungen abgeschlossen und dann liegt ein kompletter Text des Handelsabkommens vor. Tim Bennett ist Vorsitzender des Transatlantic Business Council, TABC, und arbeitete früher beim US-Handelsministerium als Chefunterhändler des NAFTA-Freihandelsabkommens zwischen den USA, Kanada und Mexiko, der Blaupause für TTIP. Dann wechselte er als Berater in die Industrie. The US position is that the liberalization must occur for all products, including all agricultural products. Die US-Seite fordert in den TTIP-Verhandlungen, dass alle ihre landwirtschaftlichen Produkte frei gehandelt werden können, ohne jegliche Ausgrenzung. Die EU würde vielleicht einige ausschließen. Wenn das nicht gelöst wird, haben wir ein großes Problem. Auch die privaten Schiedsgerichte sind zurzeit ein strittiges Thema. Auch das ist für die USA aber entscheidend und nicht verhandelbar. If that is not resolved, that's going to be a big problem at the end of the day. Die Agrarindustrie muss geahnt haben, dass in der EU noch viel Lobbyarbeit zu leisten ist. Gerade veröffentlicht CEO die genaue Analyse der Kontakte mit der EU-Kommission. Daraus geht hervor, dass multinationale Lebensmittelkonzerne, Agrarhändler und Saatguthersteller mehr Kontakte mit der EU-Handelskommission haben als die Lobbyisten der Chemie-, Pharma- und Autoindustrie und dem Finanzsektor zusammen. Nach der Analyse von CEO fanden von 260 Industrietreffen 118 allein mit der Agrar- und der Biotech-Industrie statt. Einer dieser Lobbyisten, die von beiden Seiten des Atlantiks Einfluss nehmen, ist Matt O'Mara. Er arbeitet bei Bio, der Interessenvertretung der Biotech-Firmen. What happened in the past, what's happening now is that it's a more concerted effort across the entire value chain and across many countries that are producing this product to bring it to market responsibly and to bring it to market so that there's market access, so it can be traded. Die Biotech-Industrie hat in der Vergangenheit sehr viel Potenzial in Europa verloren. Wie können wir zukünftig unsere Produkte besser auf den EU-Markt bringen? Wie kann der Zugang verbessert werden? Wir werden sehen, ob auch in Europa bald mehr gentechnisch veränderte Produkte angebaut werden können. Ich bin da zwar skeptisch, aber wir sind in Verhandlungen mit den EU-Zulassungsbehörden, denn es gibt bald einige Biotech-Produkte, von denen auch die Europäer profitieren könnten. TTIP, so hoffen wir, wird jedenfalls den Marktzugang sicherstellen und den Weg für diese neuen Produkte weiter ebnen. Nur so könnten unnötige Kosten für unsere Industrie verhindert werden. TTIP, we hope, will ensure that, one, we have market access in Europe. That doesn't cause trade disruption, that's unnecessarily costly. Wir haben nicht mal die Hälfte der Verhandlungen hinter uns. Und deswegen, man muss es ein bisschen entmystifizieren. Ein solches Freihandelsabkommen wäre ein Riesenschritt nach vorne, der auch neue Arbeitsplätze schaffen würde. St. Louis, Missouri. In den Forschungslabors von Monsanto herrscht rege Betriebsamkeit. In der weitläufigen Parkanlage stehen fünfstöckige Funktionsbauten. Der oberste Stock beherbergt die großen Gewächshäuser. Die Lampen tauchen sie in ein kaltes, fluoreszierendes Licht. Monsanto gedeiht so gut wie sein Genmais. Der Nettogewinn des Konzerns hat sich im vergangenen Jahr von 993 Millionen auf 2 Milliarden Dollar mehr als verdoppelt. Der Konzernsprecher skizziert die überraschende Monsanto-Strategie. You know, we as a business are looking and are committed to focusing on ways to continue to improve the sustainability of agriculture. Wir als Unternehmen konzentrieren uns darauf, Wege der nachhaltigen Landwirtschaft zu verbessern. The challenge we face is that we live on a planet with very limited resources. Nur 3% der Weltoberfläche sind geeignet für Landwirtschaft. Deshalb müssen wir produktiver sein, wenn wir die wachsende Weltbevölkerung ernähren wollen. Wenn wir nicht den gesamten Regenwald, die Sumpfgebiete und unseren Planeten dafür opfern wollen, brauchen wir die Produktivität der Gentechnik. Save the wetlands, then we need to be more productive on those acres that we have set aside for agriculture. And so that's what we're about here. Die Zeit der beiden Herren von der Presse- und Lobbyabteilung ist knapp bemessen. So eilen wir durch die unterschiedlichen Abteilungen des gigantischen Komplexes. Bei einem riesigen Computerkasten bleiben wir stehen. Mir wird erklärt, dies sei der beste Gensequenzer der Welt und auf Saatgut spezialisiert. Diese Maschine kann in nur einem Tag die Genlandkarte einer Pflanze schreiben. It was only 13 years ago that we were able to finally sequence, I mean we in the sense of scientists. Erst vor 13 Jahren gelang es, menschliche Genome zu entschlüsseln. Damals kostete es $400 Millionen. Und es hat viele Jahre gedauert. Diese Maschine kann es in einigen Tagen schaffen und es würde nur ein paar tausend Dollar kosten. And that's the advances that have come to quick ability to sequence all the DNA in an organism. Heute wird über 90% Monsanto-Mais in den USA angebaut. 75% des globalen Saatgutmarktes werden inzwischen von nur 5 Unternehmen kontrolliert, die auch die wichtigsten Hersteller von Pestiziden sind. BASF und die Deutsche Bayer AG gehören zu dieser Gruppe. Ich will wissen, wie sich der Einfluss der Agrar- und Chemieindustrie auf die US-amerikanische Landwirtschaft auswirkt und fahre Richtung Norden nach Iowa, zum traditionellen Maisgürtel der USA. Endlose Felder, die sich bis zum Horizont erstrecken. Ein monotoner Zweiklang. Nach einigen Maisfeldern folgt ein Sojafeld, das wieder von Mais abgelöst wird. Niemand ist zu sehen. Hier scheint inzwischen keine Menschenseele mehr zu leben. Steigt man aus, herrscht eine Stille. Keine Vögel, keine Insekten, nichts. Nur der Wind, der über die harten Blätter der Maisfelder streicht. Viele der Höfe liegen verlassen am Straßenrand. Dann sehe ich einen Schweinezuchtbetrieb. Aber auch hier keine Menschenseele. Nur 2500 Schweine quieken vor sich hin. Am Horizont bringt reflektierendes Licht eines gigantischen Edelstahlfuttersilos etwas Abwechslung in die Szenerie. Stundenlang fahre ich zickzack, um mit einem Bauern zu sprechen. An einer Tankstelle am Highway habe ich Glück. Stephen Sauter klettert von seinem Sprühfahrzeug, das mit seinen langen Armen aussieht wie ein gigantisches Insekt. Immer öfter muss er Unkrautvernichter sprühen, denn Monsantos Roundup Ready verliere zunehmend seine Wirkung, erzählt er. It's just not the little family farm anymore. It's a big business. And back when I was a kid, it was a 1200-acre farm was huge when I was a kid. And now es ist nicht mehr die kleine Familienfarm meiner Kindheit. Heute ist es ein Big Business geworden. Damals galt eine Farm mit 1200 Hektar bereits als riesig. Heute bewirtschafte ich über 7500 Hektar, damit es sich rechnet. Das meiste Land gehört irgendwelchen Agrarinvestoren aus Kalifornien. In den letzten Jahren stiegen die Agrarrohstoffpreise stetig. Die Spekulation mit Lebensmitteln ist profitabel geworden. Mit 8 Leuten bewirtschaftet Stephen Sauter die gesamte Fläche. Und das gehe nur, wenn er die Vorteile der Gentechnologie und der Herbizide nutze. It has went up a lot too, and you know the chemicals like Roundup hasn't. It's got cheaper, but it's not as effective. Saatgut und Chemie sind insgesamt teurer geworden. Man muss jetzt 2 bis 3 Mal sprühen und andere Chemikalien hinzunehmen, um das Unkraut vom Feld zu bekommen. Und diese zusätzlichen Gifte sind sehr teuer geworden. Auch die Saatgutpreise von Monsanto sind in den letzten Jahren astronomisch in die Höhe geschossen. Sie wollten wohl ordentlich mitverdienen. Es ist hart geworden zu überleben. Der Maispreis ist dieses Jahr um 40% gesunken, der für Soja um 25%. Über eine App auf seinem Smartphone ist Sauter mit dem Ticker der Chicagoer Warenterminbörse verbunden. Die fluktuierenden Preise für Agrarrohstoffe hat er immer fest im Blick. Competition is part of the business, but there's been a lot of ground put into production. TTIP wäre eine Katastrophe für uns US-Farmer. Dann wäre die Konkurrenz auf dem Agrarmarkt noch größer. There's too much competition and too many acres being planted now, and we have overproduced. Die USA hatten in den letzten Jahren bereits eine gigantische Überproduktion von Mais und Soja. Was ist damit passiert? Nicht die Menschen im armen Süden werden damit ernährt. Nein, der Mais landet im Tank für den Biosprit oder wird in der Massentierhaltung verfüttert. Unsere Landwirtschaft ist in eine Sackgasse geraten. For our end, it's, yeah, yeah. I guess you would say we have hit a dead end. And another one. Howard Flieger betreibt in Iowa eine der wenigen noch verbliebenen kleinen Familienfarmen. See those weeds? That's tall water hemp. That's the same thing I showed you back there. Right in the corner here is lamb's quarter. Both of them will be resistant to glyphosate. You can see it's a foot and a half taller than the soybeans. Sehen Sie diese Unkrautpflanzen da? Das ist sogenanntes Tall Waterhead. Das wächst hier überall und überwuchert den Genmais. Und das, obwohl hier überall Roundup gesprüht worden ist. Die Farmer säen Monsantos Saatgut und müssen das passende Herbizid benutzen. Das wird so lange gemacht, bis wir überall das resistente Unkraut haben. Monsantos Roundup-Unkrautvernichter ist hier bald wirkungslos. Hier hat das Superunkraut bereits den Mais überwuchert. Glyphosate herbicide. That's the fallacy in the chemical companies thinking that they're going to control the superweeds. Immer noch glauben die Biotech-Konzerne, sie können diese Superweeds irgendwie mit Chemie kontrollieren. Hier kann man nur noch Feldarbeiter mit Macheten reinschicken, sonst verliert der Bauer komplett seine Ernte. To hand remove those superweeds. I'll let your listeners decide. See, there's another one that's It's got brown leaves on it, but it's green. It's not going to die. I'll let your listeners decide if that's going to be a good direction to go in the future. Howard Flieger mahnt zur Eile. Die Bauern mögen es nicht, wenn man auf ihren Feldern herumstromert. Die großen Saatgutfirmen wie Monsanto und Bayer oder Syngenta haben den Bauern beim Kauf des Saatguts vertraglich strenge Geheimhaltungsklauseln aufgenötigt. Auch darf der Mais nicht für die nächste Aussaat wiederverwendet werden. Bei Verletzung der Verträge drohen empfindliche Strafzahlungen. In Texas wurde vergangenes Jahr der Unkrautnotstand ausgerufen, weil 3 Millionen Hektar überwuchert waren. Die Bauern hatten nur eine Wahl, die Dosis der Pflanzengifte zu erhöhen. Ist es denn erlaubt, die Dosis der Gifte immer weiter zu erhöhen? Schließlich landet das hier angebaute Soja auch in deutschen Mastbetrieben. Deutschland ist der größte Importeur von Gensoja aus den USA. 4,6 Millionen Tonnen Sojaschrot werden jedes Jahr in Deutschland verfüttert. Das meiste stammt aus den USA. Jeffrey Smith lebt in Iowa, 500 Meilen von Bauer Flieger entfernt, und ist ein landesweit bekannter Aktivist gegen Gennahrung. Dass die regulatorischen Instanzen der Bundesbehörden wie die FDA und EPA genetisch verändertes Saatgut seit Jahren ungetestet zulassen, wundert ihn nicht. Seit der Einführung von genetisch veränderten Lebensmitteln sind die Tests für die Firmen freiwillig. Schließlich bestünde ja kein Unterschied zwischen den beiden Varianten, wie die Bundesbehörde FDA feststellte. Smith sieht ein Problem auch beim Prüfpersonal. In den USA ist die Person, die in charge of policy at the FDA was named Michael Taylor back in 1991 bis 92 wurde bei der FDA, der Food and Drug Administration, die Abteilung für Lebensmittelsicherheit von Michael Taylor geleitet. Bevor er diese Stelle übernahm, war er in einer Anwaltskanzlei für Monsanto. Während er für die FDA in dieser leitenden Funktion arbeitete, wurde beschlossen, dass es keinen Unterschied zwischen Gennahrung und normaler gibt. Michael Taylor wechselte dann ins Landwirtschaftsministerium und beeinflusste auch dort die Gesetzgebung für die Gentechnologie. Dann wurde er Vizepräsident und Cheflobbyist von Monsanto. Und schließlich holte ihn die Obama-Administration zurück zur FDA und machte ihn dort zum sogenannten Food-Zar. Michael Taylor ist heute der verantwortliche Mann für die Lebensmittelsicherheit in den USA. Leider stand Michael Taylor nicht für ein Interview zur Verfügung. In einer schriftlichen Antwort wird mir jedoch bestätigt, dass alle Tests für genetisch veränderte Lebensmittel auf freiwilliger Basis von Unternehmen durchgeführt werden können. Auch der deutsche Konzern Bayer will von dem boomenden Geschäft mit dem genetisch veränderten Saatgut profitieren. Der Konzern ist der zweitgrößte Pestizidhersteller der Welt. Katrin Feuillet erklärt mir die Strategie von Bayer Crop Science. Wheat is a big market. As I said, the crop protection market is extremely, really important. Bayer is number one in crop protection in wheat. Weizen ist heute schon ein wichtiger Geschäftsbereich für Bayer, weil wir die Nummer eins in der Herstellung von Weizenpestiziden sind, also bei der sogenannten Crop Protection. Gerade haben wir auch einige Saatgutfirmen gekauft, die besonders bei Weizen stark sind. Für unsere Entscheidung zählt, was gut fürs Geschäft ist und wo wir ein Produkt sehen, das auch die Perspektive hat, überall zugelassen zu werden. Katrin Feuillet entwickelt in North Carolina für Bayer einen genetisch veränderten Weizen, der besonders gut mit den Herbiziden und Pestiziden der Bayer AG funktionieren soll. What I want to make clear here is that with respect to biotechnology. Was ich klar machen möchte ist, wir sehen das transatlantische Freihandelsabkommen als eine Chance, unsere Schwierigkeiten mit Europa, die wir bezüglich genetisch veränderter Lebensmittel hatten, zu überwinden. Wir werden nicht europäische Gesetze ändern. To have greater predictability with respect to regulatory approval and to ensure that trade is not unnecessarily disrupted. Matt O'Mara von der Lobbygruppe Bio sagt mir, dass zurzeit im transatlantischen Handelsabkommen andere Mechanismen verhandelt werden, die der Industrie ermöglichen, diese Schwierigkeiten zu überwinden. Von welchen Mechanismen spricht er hier? Sie und die anderen Befürworter versprechen, das Freihandelsabkommen schaffe Wohlstand. Wir haben jetzt fast 500.000 Unterschriften gegen das Abkommen. Das größte Abkommen aller Zeiten. Es gibt keinen Text, es gibt keine Vereinbarung. There is a proposal for a regulatory council. That is the most verrückt idea I have ever heard. Der verrückteste Vorschlag im Rahmen des transatlantischen Freihandelsabkommens kommt von der EU-Kommission. Er nennt sich regulatorische Kooperation. Dahinter stecke die Idee, sagt Laurie Wallach, dass man über die einzelnen nationalen Gesetzgebungsprozesse eine transatlantische regulatorische Kontrollinstitution stellt. Also eine Art ständigen Verhandlungstisch, an dem die Wirtschaft sitze. Also wenn ich jetzt zynisch wäre, würde ich sagen, jetzt wird das sozusagen formal auch in Gesetz gegossen, was sowieso schon stattfindet. Der deutsche Europaparlamentarier Martin Häusling. Dass die Lobbyisten jetzt nicht mehr den Hintereingang nehmen müssen, sondern jetzt vorne reingehen können, nach dem Motto, wir haben ja jetzt einen Auftrag im Vorfeld zu sagen, was wir wollen. Das hat eine hohe politische Brisanz. Und damit entmachtet man Parlamente, ist doch völlig klar. Damit entmachte ich das Europäische Parlament, damit entmachte ich die nationalen Parlamente. Bekannt wurde das Vorhaben vor über einem Jahr, als die EU-Kommission die Dokumente an CEO schickte. Danny Hakim, Journalist der New York Times, stellte zusammen mit Pia Eberhardt eine Informationsanfrage. Der regulatorische Rat ist für mich tatsächlich brandgefährlich. Auf die Brisanz der regulatorischen Kooperation sind wir gestoßen über eine Informationsfreiheitsanfrage an die Kommission, die wir gestellt haben. Und auf die hat die Kommission dann geantwortet mit einem wirklichen Stapel von Papier. Es war ein totales Chaos. Der Journalist hat mir gegenüber den Wort Datenmüll genannt. Und wir haben dann aber in diesem Stapel von Papier eben Positionspapiere gefunden von Business Europe und der US Chamber of Commerce, in dem sie ganz klar sagen, wir möchten diesen Teil der Verhandlungen dazu nutzen, um Co-Gesetzgeber zu werden. Sie benutzen tatsächlich dieses Wort. Und in dem Stapel war dann auch eine lange Tabelle, in der man sehen kann, wie die Kommission mit diesem abstrusen Vorschlag umgegangen ist. Sie hat ihn eben nicht in Papierkorb geworfen, sondern sich seitenlang damit auseinandergesetzt, den Vorschlag sehr ernst genommen und letztendlich zu ihrer Verhandlungsgrundlage gemacht. Die Tragweite dieses Vorhabens werde auch bei deutschen Politikern unterschätzt, meint Laurie Wallach. I have sat down with members of the Bundestag and I have explained how this works and they say, well, pff. So fine, the agreement will have some crazy rule that says we have to accept chlorinated chicken and GMOs without labels. And then we just won't do it. And I said, no, but here's the thing. If you have the regulatory council looking at all these things. Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages sagten zu mir, da sind ein paar verrückte Regeln wie ungekennzeichnete Gennahrung oder Chlorhühner, die sie verhindern würden. Die Abgeordneten haben wohl nicht verstanden, dass durch die regulatorische Kontrollinstitution die Themen, die nicht im Abkommen verhandelt worden sind, über diesen Umweg doch zurückkommen. Denn wenn es nach den Vorstellungen der EU-Kommission geht, wird nach 2 Jahren ein Prozess losgetreten, der den gesamten Umwelt- und Verbraucherschutz durch die Legislative untergraben würde. So that one day you're walking down the street that you think you've saved in the agreement and boom, it falls right through and you're basically, you know, gone straight to hell with your environmental and labor laws. Wenn Staaten der EU sich nicht an das Abkommen halten, dann hätten sie nur noch die Wahl, ihre Gesetze zu ändern oder Handelssanktionen zu zahlen. Zurück in Brüssel. Pia Eberhardt führt mich zu einem anderen Gebäude. Hier kann sie einen anderen interessanten Mechanismus des Freihandelsabkommens erklären, der bereits für viel Wirbel gesorgt hat. Schiedsgerichte. Sowohl die EU als auch die USA möchten Investor-Staat-Klagerechte in dem zukünftigen transatlantischen Handelsabkommen sehen. Wenn man sich diese Rechte anguckt, dann ist ein zweiter Akteur interessant, der auch hier im Haus sitzt, und das ist Sidley Austin. Sidley Austin ist eine der global agierenden Anwaltskanzleien, die einen riesen Reibach machen mit solchen Abkommen. In der Washingtoner Lobbyistenzeitung The Hill veröffentlichte der deutsche Anwalt von der Kanzlei Alba und Geiger, Andreas Geiger, einen Artikel unter dem bezeichnenden Titel »Transatlantische Handelsgespräche schaffen durch die Hintertür neue Möglichkeiten«. Seine Kanzlei hat Filialen in Washington, Brüssel und in Berlin. Wir sprechen mit dem Europäischen Parlament, mit den zuständigen Ausschüssen. Wir sprechen mit der Kommission, mit den dortigen Direktionen und mit den Verantwortlichen, die an den Papieren arbeiten. Das trifft im Grunde genommen fast alle Segmente. Ob wir jetzt von der Verbraucherpolitik oder von der Gesundheitspolitik ausgehen, wir haben letztlich für alle Bereiche, in denen Industrieunternehmen tätig sind, eine potenzielle Angleichung der Märkte. Die Rechtskosten für die sogenannten Investorstaatsklagen belaufen sich im Durchschnitt auf 8 Millionen US-Dollar. Die Verfahrenskosten für die Bundesregierung zum Beispiel im Klagefall Vattenfall gegen den Atomausstieg belaufen sich bereits auf 3 Millionen Euro. Ende offen. Teilweise sind sie viel höher. Die Philippinen zum Beispiel haben fast 60 Millionen Euro ausgegeben, um sich in zwei Klagen zu verteidigen gegen Fraport. Also es ist ein Riesengeschäft für Kanzleien. Um mir ein Bild zu machen, wie solche Verfahren funktionieren, fahre ich zur Weltbank in Washington. Eigentlich sind die Räume des Internationalen Zentrums zur Beilegung von Investitionsstreitigkeiten, des ICIT, für Journalisten tabu. Die energische Direktorin Meg Kinnear führt mich dennoch in den Schiedsgerichtssaal, wo die geheimen Verhandlungen stattfinden. You're on the top floor of the headquarters of the World Bank here in Washington. Wir sind hier im höchsten Flur des Weltbankgebäudes in Washington, D.C. und stehen in dem Gerichtsraum, in dem die Investorstaatsklagen abgehalten werden. Dort drüben in der Mitte sitzt der Schiedsrichter, der das Tribunal leitet, und sich gegenüber die Anwälte der beiden Parteien. Hier vor den Zuschauerbänken sitzt der Ankläger, also die Firmen und Unternehmen, die ihr Investment schützen wollen und deshalb die Staaten verklagen. Die Anwälte der Staaten, die sich dagegen verteidigen, sitzen dann dort. Es gibt auch Zuschauerbänke, auch wenn die eigentlich nicht gebraucht werden. Die Verhandlungen sind nicht öffentlich. Die Richter, die hier arbeiten, sind nicht fest angestellt beim Schiedsgericht oder der Weltbank. Sie sind Wirtschaftsanwälte und arbeiten auf Honorarbasis. Es sind juristische Fachleute aus vielen verschiedenen Ländern. Sie werden jeweils von den Streitparteien berufen. Hier ist ein Staat immer der Beklagte, nicht der Kläger, kann also hier nur Geld verlieren. Jeder Präsident, jeder Premier oder Kanzler muss sich dem Urteil des privaten Schiedsgerichts beugen. Eine Revision ist ausgeschlossen. Aus den Veröffentlichungen der Weltbank ergibt sich: In den ersten 30 Jahren gab es nur 50 Fälle. Das änderte sich 1995 schlagartig, als in einem Artikel des Foreign Investment Law Journal für die Idee geworben wurde, dass man den Begriff Enteignung auch weiter auslegen könnte. Es sollte nicht mehr nur um physische Enteignung gehen, sondern auch um Investitionshemmnisse und möglicherweise entgangenen Profit. Früher gab es die Kanonenbootdiplomatie. Man schickte das Militär, wenn das Investment im Ausland gefährdet war. Das ISDS, das Investor State Dispute Settlement, ist die progressivste Entwicklung im internationalen Recht in diesem Jahrhundert. Wir haben uns entwickelt. Selbst Frauen arbeiten heutzutage als Anwälte in Schiedsgerichten. Today, the numbers of women who are lawyers in those firms is enormous. Der ehemalige Judge Michael Schwebel gehört zu der exklusiven Gruppe von 15 Juristen, die über 50% aller Fälle entscheiden. Ich erreiche den Richter in der Anwaltskanzlei Sidley Austin. Schwebel arbeitete im Weißen Haus unter den Präsidenten Kennedy und Carter, war jahrelang Richter am Internationalen Gerichtshof. Mit seinem Kollegen Price verhandelte er für die US-Regierung die NAFTA-Verträge, der Blaupause für TTIP. Bei einer Klagehöhe von 100 Millionen US-Dollar verdienen die internationalen Wirtschaftsanwälte eine Gage von durchschnittlich 350.000 Dollar. Auch in den USA formiert sich jetzt Widerstand gegen das Schiedsgerichtssystem, sagt Sarah Anderson vom Institute for Policy Studies. We asked such modest things of the Obama administration when I was on this advisory committee, which ich saß im offiziellen Beraterkomitee für die Obama-Administration, um das US-amerikanische Modell der Investorschiedsgerichte zu reformieren. Die Anwälte, die das ISDS-System befürworten, haben unsere bescheidenen Reformvorschläge der zivilgesellschaftlichen Gruppen einfach komplett ignoriert. Government actions that I would consider really responsible policy making. You know, why in the part about the environmental, you know, language do they have to insert things? Für mich war danach klar, sie wollen auch in Zukunft jede Möglichkeit der Investitionsklagen ausschöpfen. Selbst in Fällen, wo die Parlamente verantwortungsvolle Gesetze für die Bürger machten. Ich fragte sie, warum kann man nicht den Umweltschutz und Themen, bei denen die öffentliche Gesundheit gefährdet ist, einfach ausschließen? All das wurde abgelehnt. Could harm the state of democracy and the role of governments in protecting people and the planet. Wo sieht Sarah Anderson die größten Gefahren für die Gesellschaft? The most damaging thing is that it can put a chilling effect on responsible government action. Ich denke, das Gefährlichste ist der sogenannte Chilling-Effekt, also eine Gefahr der Abkühlung der Demokratie. Politiker überlegen jetzt immer häufiger, ob sie ein neues Gesetz verabschieden. Sie befürchten, dass sie irgendwann ihren Namen in den Zeitungen lesen müssen. Wie oft haben Politiker sich bereits zurückgehalten, weil sie fürchten, ihr Land könnte zu einer neuen Milliardenklage von ausländischen Investoren verdonnert werden? But just how many times have lawmakers held back from doing something that could have been in the public interest? Because they were afraid it could provoke a lawsuit. Der Anwalt Schwebel von Sidley Austin begrüßt den Eingriff in Gesetzgebungsverfahren. But if governments are in fact more careful in their treatment of foreign investment, that's a good thing. They want to attract foreign investment. Wenn Regierungen vorsichtiger werden und die Gesetze verstärkt nach Wirtschaftsbelangen und den Interessen der ausländischen Investoren ausrichten, dann ist das doch eine gute Sache. Sie wollen doch ausländisches Kapital anziehen. Wenn Geldgeber ordentlich und fair behandelt werden, ich sehe darin nichts Abkühlendes. Im Gegenteil, mir wärmt es das Herz. You know, when I started working, I worked on Capitol Hill before I went to law school. And when I started in Capitol Hill almost 30 years ago, I would say our democracy had influenza. There was already big problems. At this point, we have severe metastasized cancer. Als ich vor 30 Jahren hier in Washington anfing, im Kongress zu arbeiten, dachte ich, unsere Demokratie hat eine Grippe. Heute hat sie Krebs mit Metastasen. Wir von der Zivilgesellschaft haben eine sogenannte Dracula-Strategie. Wir legen offen, was diese Handelsabkommen für die Menschen, für ihr alltägliches Leben, für Auswirkungen haben. Ziehen sie also in das Sonnenlicht. Und dann zerfallen die Vampire zu Staub. But basically, if we can drag TTIP into the sunshine and have people know what it really means for them, that's when these agreements basically dry up and blow away. TTIP, transatlantischer Traum oder der Ausverkauf der Demokratie. Ein Feature von Peter Kreisler. Sie hörten eine Koproduktion des Deutschlandfunks mit dem Westdeutschen Rundfunk 2014. Gefördert durch die Film- und Medienstiftung NRW. Es sprachen Daniel Berger, Esther Hausmann, Martin Bross, Demet Fay und Jean-Paul Beck. Ton und Technik Christoph Rieseberg und Anna Dein. Regie Thomas Wolferts. Redaktion Karin Beindorf.